Ja, und auch Bluesmusiker sind hart arbeitende Leute, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu 25 Minuten Blues. Bis zu den Nachrichten im Studio ist Karl Lippeke aus. Wir gehen jetzt deep in the Blues. Unser Blues-Album des Monats, Otis Taylor, Recapturing the Banjo. Für mich ist der Blues mehr als nur Musik, schreibt der Gitarrist B.B. King. Er ist ein Way of Life und eine Story, auch das ist er. Sie begann auf den Feldern vor langer Zeit. Als die Leute freier wurden und mehr wussten, passierte das auch mit dem Blues. Der Blues hat den Süden nie verlassen, sondern er ging auch nach Norden. Als er in den Städten auftauchte, bekam man den urbanen Blues. Aber damit es hier keine Missverständnisse gibt, sagt B.B., die Blues-Leute murmeln nicht nur in sich hinein, sie schreien auch. Wenn ich mich gut fühle, muss ich manchmal schreien. Und die Leute können auch damit was anfangen. Eine Sache mit dem Blues will ich noch erwähnen. Sie erzählt immer eine Geschichte. Gute Deals, schlechte Deals, Frauen, die nichts taugen, Männer, die nur zocken. Im Blues werden sie alle lebendig, denn die Blues-Sänger bleiben immer auf dem Laufenden. Es gibt jede Menge Trouble im Leben und ein ganzer Haufen Bluesmusiker wurde benötigt, um das alles zu erzählen. James Blood Omer aus seinem neuen Album Blues and Grass. Ouch. sure can have a whole lot of fun. Your blues and my blues, baby, we sure can have a lot of fun. The blues are the soul of a man, and love is my most favorite thing. You get the blues if you're rich. You get the blues if you're poor. You get the blues if you're ugly. You get the blues. Oh, you pretty women out there, love is my most favorite thing. Vor dem Blues gibt's kein Entfliehen, singt James Blood Ulmer. Nachdem ich diese Musik über 50 Jahre in der ganzen Welt gespielt habe, bin ich der Meinung, der Blues sollte als eine universale Sprache anerkannt werden, sagt B.B. King. Aber manchmal fühle ich mich schlecht, wenn ich sehe, dass die heutigen Popfans ein Erbe ignorieren, das ihnen eigentlich viel bedeuten sollte. Es ist auch komisch, dass die Leute in Europa mehr an Blues interessiert scheinen als unsere Leute zu Hause. Aber vielleicht wird sich das auch ändern, denn heute werde ich oft eingeladen, um zu erzählen, wie der Blues angefangen hat und wie er auf die Reise ging, bis an den Punkt, wo er sich heute befindet. Wenn dir das Leben schwer erscheint, kann dich der Blues gut fühlen lassen. Diese Message hat sich über die ganze Welt ausgebreitet und ist verstanden worden, so B.B. King. Ein Amalgam aus tief verwurzelten amerikanischen Blues- und Folkquellen ist die Musik Otis Taylors. Ich bin gut in düsteren Themen, bin aber kein besonders unglücklicher Mensch, sagt Otis. Der Guitar-Player geht so weit, ihn als den relevantesten Blueskünstler unserer Zeit zu bezeichnen. Billboard nennt ihn innovativ und provozierend. Otis Taylor kam 1948 in Chicago zur Welt, aber als sein Onkel erschossen wurde, zog seine Familie sofort nach Denver, Colorado, wo er unter Jazzmusikern aufwuchs. Erst 1995 veröffentlichte Otis Taylor nach langem Zögern sein erstes Album, aber dann ging es Schlag auf Schlag. Sein Urgroßvater war gelyncht worden. Heute zieht er durch Schulen und Universitäten in den USA, um Schüler und Studenten nach ihren Erfahrungen als Afroamerikaner zu befragen. All das reflektieren seine Songs. Live your life before you die. Only might be for a little while. Live your life. For a little while. Let me know, let me know. Das Leben ist kurz und wir müssen unsere Träume wahr machen, sei es auch nur für eine Minute oder einen Tag. Otis Taylor mit dem Jazz-Trompeter Ron Miles. Trance Blues nennt Otis Taylor seine Musik. Truth is Not Fiction, dieses Album wurde Bluesplatte des Jahres im Magazin Downbeat. Taylor mixt seinen Blues mit Folk-Obertönen aus den Appalachen, denn mittlerweile haben es auch die amerikanischen Musikwissenschaftler herausbekommen. Die Unterscheidung in schwarze Musik Blues und weiße Musik Folk, die gilt schon lange nicht mehr. Unter den vielen Preisen, die er bekommen hat, war auch der für den besten Banjo-Spieler. Otis Taylor lebt heute in Boulder, Colorado mit seiner Frau und zwei Töchtern, von denen eine, Cassie, in seiner Band singt und E-Bass spielt. Einige Themen aus der neuen Platte Recapturing the Banjo. Ein Schwarzer aus dem Süden sagt das Falsche zu einem Mitglied des Ku Klux Klan in den 30er Jahren. Jetzt rennt er um sein Leben. Tecumseh, ein Indianerhäuptling, reist von Ohio nach Florida, um allen indianischen Stämmen zu predigen. Sie sollen sich endlich zusammentun und gegen die Weißen kämpfen, die das Land vergiften. Ein Mann trinkt zu viel Absinth und wird verrückt. 10% der Cowboys im Westen waren Afroamerikaner. In Bowlegged Charlie tut sich ein schwarzer Cowboy mit einer schlechten Frau zusammen, erschießt sie in Notwehr und flieht vor der Polizei. I'm looking for a man who's never been in a white man's jail. I'm looking for a man who's never been in no white man's jail. Never been in no white man's school. Never learned Es war die Sängerin Queen Esther, nochmal eine Kostprobe aus dem neuen Album des Sängers und Gitarristen James Blood Ulmer. Jetzt habe ich gerade noch 8 Minuten Zeit für den Schlusstitel aus einer Platte, die mir ganz besonders imponiert hat. Sie kommt von Jeff Lee Johnson, den einige, zum Beispiel der Keyboarder Craig Taborn aus Detroit, für den besten Gitarristen der Welt halten, den besten Lebenden. Natürlich ist auch er von Jimi Hendrix beeinflusst, aber wenn man Hendrix als Vergleich heranzieht, ist das ungefähr so, als wollte man sagen, Louis Armstrong und Miles Davis machten beide die gleiche Musik, weil sie eben beide das gleiche Instrument spielten, die Trompete. Aber Sie werden gleich merken, Jeff Lee Johnson hat eine ganze Menge eigene Ideen auf Lager. Einige sagen, er hat mehr Talent in seinem kleinen Finger als andere in ihrem ganzen Körper. Das Album ist beim französischen Label Hope Street erschienen und heißt The Zimmerman Shadow und ist eine fantastische Hommage an Bob Dylan. Dylans Idiot Wind beschließt diese kurze Sendung Deep in the Blues, zusammengestellt von Karl Lippegaus. Thank you. Deutschlandfunk.